Gut. Vater, wir danken dir für diese Zeit, in der wir leben dürfen, Herr. Wir danken dir für dieses Zeitalter der Herrlichkeit Gottes. Wir danken dir für diese Bewegung, die du in dieser Zeit aktivierst, Herr. Wir danken dir, Herr, dass es nicht irgendeine Zeit ist, in der wir leben, sondern dass wir uns mitten am dritten Tag befinden oder am Beginn, nicht am mitten, sondern am Beginn des dritten Tages befinden, nach deiner Auferstehung im Geist, und dass jetzt in dieser Zeit wirklich diese mächtige Bewegung deiner Herrlichkeit aktiviert wird, Herr. Wir preisen dich dafür, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du kannst mal die Folie reinmachen, die wir die letzten Wochen hatten. Die Wiederherstellung aller Dinge. Wir befinden uns immer noch bei diesem Thema, die Wiederherstellung aller Dinge. Es geht darum, dass Gott in dieser Zeit, in dieser Generation etwas wiederherstellt, was über Jahrhunderte verloren war, auch im Leib Christi, in der Gemeinde insgesamt. Petrus hat es vorausgesagt in Apostelgeschichte 3, Vers 21, wo er gesagt hat, dass Jesus nicht wiederkommen kann, bevor die Wiederherstellung aller Dinge geschehen sein wird. Er hat in Apostelgeschichte 2, Vers 19 von drei Zeichen gesprochen, nämlich das Zeichen des Blutes, das Zeichen des Feuers und das Zeichen des Rauchdampfes. Und er hat vorausgesagt, dass bevor Jesus wiederkommt, letztendlich all das, was auch diese Zeichen beinhaltet, geschehen muss, damit der Boden in optimaler Weise dafür bereitet ist, dass Jesus wiederkommen kann. Und was Gott als erstes wiederhergestellt hat, nach mehreren hundert Jahren Finsternis, kann man sagen, was Offenbarung anging und auch was die Praxis auch der Christenheit anging im Mittelalter. Das Erste, was er wiederhergestellt hat, war die Wahrheit oder das Zeichen des Blutes, das wiederum korrespondiert mit der Wahrheit der Rechtfertigung aus Glauben, mit der Wahrheit des neuen Lebens aus Glauben. Wir haben das gesehen in der Reformationszeit, wir haben das dann gesehen, weiter entfaltet in den Erweckungsbewegungen im 17. bis 19. Jahrhundert, und wir haben dann gesehen, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts diese Pfingstbewegung gestartet ist, in der das Zeichen des Feuers freigesetzt wird, nämlich das Zeichen der Salbung mit dem Heiligen Geist, gesalbt mit dem Heiligen Geist aus Glauben. Und wir sind jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Sag mal zu deinem Nachbarn, gut, dass du im 21. Jahrhundert lebst. Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert, ja. Wir sind nicht mehr im 20. Jahrhundert, sondern wir sind im 21. Jahrhundert. Und in dieser Zeit stellt Gott das letzte dieser drei Zeichen wieder her, nämlich das Zeichen des Rauchdampfes. Und das beinhaltet die Herrlichkeit Gottes, versetzt in die Herrlichkeit Gottes aus Glauben. Oder wenn wir das Erlösungswerk von Jesus anschauen, mit dem wir uns ja identifizieren, weil das ist die Grundlage für unser neues Leben, dann sind wir mit Jesus nicht nur gekreuzigt, gerechtfertigt, begraben und auferweckt, sondern wir sind auch mit ihm aufgefahren, versetzt an himmlische Orte und verherrlicht im Geist. Das heißt, wir leben jetzt in der Zeit der Herrlichkeit. Sag mal, Zeit der Herrlichkeit. Allein es zu sagen ist schon gut, gell? Halleluja. Es ist die Zeit der Herrlichkeit, die Zeit der Verherrlichung. Und wir haben das letzte Mal begonnen, uns anzuschauen, was die besonderen Kennzeichen sind dieses Zeitalters der Herrlichkeit. Wir haben uns dann geschaut, dass in diesem Zeitalter der Herrlichkeit im Gegensatz zu den vorangegangenen Zeitaltern der Kirchengeschichte sich Dinge ändern. Denn zum Beispiel ist es so, dass du im Zeitalter des Glaubens und im Zeitalter auch der Salbung des Heiligen Geistes, dass du als menschliches Gefäß immer noch relativ stark dominieren kannst, aber im Zeitalter der Herrlichkeit ist es nicht mehr möglich. Im Zeitalter der Herrlichkeit ist minimale menschliche Beteiligung maximale göttliche Beteiligung. Im Zeitalter der Herrlichkeit fällt das Fleisch. Amen. Im Zeitalter der Herrlichkeit geht das Fleisch in Rauchdampf auf. Im Zeitalter der Herrlichkeit stirbt das Fleisch. Ja, im Zeitalter der Herrlichkeit, deswegen, ich habe am Sonntag, habe ich ja gesagt, wir kommen in die Herrlichkeit. Hier hinten haben wir die Herrlichkeitsgoldwand. Ja, in die Herrlichkeit, das ist unser Ziel. Aber wir kommen in die Herrlichkeit durch das Kreuz, das da noch nicht hängt, aber das da bald hängen wird. Also ihr Schüler könnt ja schon freuen, hier kommt ein Kreuz hin. Halleluja. Weil der Weg in die Herrlichkeit ist durch das Kreuz hindurch. Ja, das Zeitalter der Herrlichkeit ist im Grunde genommen das Zeitalter, wo wir als Söhne und Töchter Gottes lernen, permanent, was unser Fleisch angeht, tot zu leben. Wir sollten tatsächlich, ich sage mal, diesen heiligen Ehrgeiz haben. Ja, man hört manchmal noch, auch in christlichen Kreisen, hört man so diesen lapidaren Spruch, ja, ich bin halt auch nur ein Mensch. Aber weißt du, das ist ja alles schön und gut, aber wir sollten uns damit nicht zufrieden geben. Sondern das Menschliche muss verwandelt werden durch die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, ja, wir sind halt noch Menschen und deswegen rasten wir halt aus, deswegen sind wir halt zornig, deswegen sind wir halt genervt, deswegen sind wir halt ungeduldig, deswegen sind wir dies, deswegen sind wir jenes. Verstehst du? Wir sollten uns damit nicht zufrieden geben. Amen. Sondern wir sollten das Kreuz ergreifen, das da noch nicht hängt, aber bald da hängen wird. Ich muss immer wieder darauf hinweisen. Halleluja. Je mehr wir es sprechen, umso schneller kommt es in Existenz. Amen. Aber das Zeitalter der Herrlichkeit ist zugleich das Zeitalter, wo wir tatsächlich das Kreuz von Jesus voll und ganz für uns ergreifen und sagen, ja, Herr, gib's mir, hau's mir richtig rein in mein Fleisch, dass mein Fleisch wirklich zum Ende kommt und stirbt mit Christus, damit wirklich dieses ewige Gewicht der Herrlichkeit in mir hervorkommen kann. Also das Ziel Gottes ist, dass wir nichts anderes sind als Handschuhe, in die Jesus hineingeht und uns bewegt. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Amen. Wir sind seine Hand, wir sind seine Augen, wir sind seine Füße, wir sind sein Mund, wir sind seine Ohren, wir sind seine Nase, wir sind was auch immer. Amen. Er möchte uns leben. Weißt du, er möchte nicht, weißt du, das Zeitalter der Herrlichkeit ist der Übergang von einem christlichen Leben mit Gott zu einem gelebt werden von Gott. Amen. Es ist etwas anderes, ob jemand mit Gott lebt oder ob jemand von Gott gelebt wird. Und ich sage dir ganz ehrlich, wir sind alle noch nicht 100% an dem Punkt, dass wir immer schon von Gott gelebt werden. Also ich nehme das noch nicht für mich in Anspruch. Aber ich jage dem nach. Amen. Halleluja. Ich jage dem nach. Amen. Ich nehme es schon für mich im Anspruch im Glauben. Ich merke manchmal noch, dass es noch nicht immer ganz so ist. Aber ich nehme es im Glauben in Anspruch, weil es dieses Zeitalter der Herrlichkeit ist. Im Zeitalter der Herrlichkeit tritt das Menschliche in den Hintergrund und Gott übernimmt. Amen. Und damit ist es, das haben wir das letzte Mal auch schon gesehen, damit ist das Zeitalter der Herrlichkeit gleichzeitig, und das ist das Gute an der Sache, gleichzeitig das Zeitalter der Ruhe. Es ist das Zeitalter des vollkommen zur Ruhe kommens von den eigenen Werken. Es ist das Zeitalter des vollkommen zur Ruhe kommens vom fleischlichen, menschlichen Werken und Bemühen und Pushen und Machen und Tun und hier aber und da aber. Und ich sag mal so, wir kommen immer mehr dahin, dass wir beginnen, Gott zuzuschauen, wie er wirkt. Also das ist eigentlich das Bewusstsein. Das kann ich sagen, das erlebe ich wirklich die letzten Jahre, eigentlich bei allem, was Gott so tut. Ich komme mir so oft einfach wie ein Zuschauer vor. Ich schaue einfach zu, was Gott macht. Weißt du, ich komme mir nicht unbedingt wie einer vor, der dieses Leben, das er lebt, irgendwie im Griff hat. Verstehst du? Oder es jetzt irgendwie macht oder sagt, so, jetzt machen wir das und jetzt verwirklichen wir das und jetzt verwirklichen wir das. Sondern es ist vielmehr so, dass ich so erlebe, dass irgendwie Gott mich lebt und irgendwie ich schaue zu, was er tut und wie das alles so hervorkommt. Und das bewirkt gleichzeitig, dass selbst, wenn es manchmal vielleicht ein bisschen turbulent hergeht, trotzdem tief in mir drin normalerweise diese Ruhe Gottes die Oberhand hat. Amen. Weil je weniger du selber mit deinen eigenen Streben, eigenen Ambitionen, eigener Power beteiligt bist, umso mehr kannst du ruhen. Weil es ja Gott macht. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter, wo Gott es macht. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, es macht Gott. Mhm. Oh, weiß bin ich froh. Das ist so entlassend. Weißt du, ich kann es nicht machen. Du kannst es auch nicht machen. Weißt du, wir können nichts Relevantes bewirken, was irgendwie Ewigkeitsbedeutung hat aus unserer eigenen Kraft. Und Gott führt uns jetzt von dem Zeitalter des bloßen Wirkens in der Salbung Gottes hinein in dieses Zeitalter der Herrlichkeit, wo das Fleisch in Rauchdampf aufgeht. Halleluja. Was gut ist, versteht? Auch da kannst du Gott zuschauen. Also siehst mal von der Perspektive, schau mal Gott zu, weißt du, wenn du gerade irgendwo im Feuerofen bist oder so, wo gerade das Fleisch geräuchert wird, dann, weißt du, dann genieß es. Schau einfach zu. Sag einfach, okay, Herr, jetzt schaue ich dir zu, wie du mich da wieder durchbringst, wie du mich da wieder herausbringst, wie du mich da wieder verwandelst, wie du das einfach wieder machst. Ich schaue dir einfach zu, weil ich lebe ja nicht mehr. Amen. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Sag zu deinem Nachbarn. Das darf man im neuen Zentrum noch. Nicht, dass ihr denkt, jetzt im neuen Zentrum, da sind wir jetzt nur noch würdig. Wir sind uns würdig dieses neuen Zentrums verhalten. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist ein Zeitalter der Lockerheit. Wir können tatsächlich locker sein, weil er es macht. Shabaraba. Ja. Ja, ich ziehe mir das auch. Amen. Immer wieder. Halleluja. Preis den Herrn. Also für alle, die jetzt neu in der Glory Life Schule sind, das heißt, ich ergreife es im Glauben. Ich ergreife es im Glauben. Halleluja. Ich ergreife es im Glauben. Amen. Das müssen wir lernen. Im Zeitalter der Herrlichkeit muss uns tatsächlich egal sein, was Menschen von uns denken. Also wenn die ganze Welt denkt, die sind ja vollkommen verrückt. Amen. Damals, als Paulus über die Erde gegangen ist, haben sie von ihm gesagt, hey, der den ganzen Erdkreis durcheinander bringt, der ist jetzt auch in unsere Stadt gekommen. Der das ganze religiöse System durcheinander bringt, all diese menschlichen Maßstäbe, die wir uns gesetzt haben, durcheinander bringt, der ist jetzt auch in unsere Stadt gekommen. Ja, der ist in dich hineingekommen. Halleluja. Und da, wo du hinkommst, da kommt er hin. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Das Zeitalter der Herrlichkeit. Gekennzeichnet durch die Sabbatruhe Gottes. Das ist auch der siebte Tag. Ja, der siebte Tag, siebte Jahrtausend nach Adam und Eva, nach biblischer Chronologie. Der siebte Tag, der Tag der Ruhe. Minimale Anstrengung, maximale Frucht. Wie von euch wollen das? Minimale Anstrengung, maximale Frucht. Halleluja. Das ist eine gute Sache. Das habe ich mir schon als Schüler gesagt. Ja, das war immer mein Motto. Ich hatte ein klares Ziel, aber gleichzeitig habe ich mir gesagt, minimale Anstrengung. Das war aber menschlich damals. Aber bei Gott ist es tatsächlich so. Minimale Anstrengung, maximale Frucht. Passiert umso mehr, je mehr dein Fleisch in Rauch aufgegangen ist. Alles, was uns immer Anstrengung macht, was uns immer Stress macht, ist letztendlich nur unser ungeräuchertes Fleisch. Wie von euch essen gern ungeräuchertes Fleisch? Ja, und wir leben im Zeitalter des Rauchdampfes. Da wird geräuchert. Es ist wichtig, die Gemeinde Jesu muss jetzt in dieser Zeit diesen Shift machen. Also wir müssen sehen, was Gott tut. Wir müssen mit dem gehen, was Gott tut. Es ist eine neue Ebene, es ist eine neue Dimension. Und ich sage dir, neue Ebene, neue Dimension heißt nicht mehr Stress, heißt nicht mehr Anstrengung, heißt nicht mehr menschlich machen, sondern im Gegenteil. Es heißt weniger davon und gleichzeitig mehr Frucht. Aber der Schlüssel ist durch das Kreuz, das du nicht siehst, aber das im Geist über allem schwebt. Aber da drüben steht eins in der Ecke noch, ja. Aber das ist nicht der angemessene Platz. Halleluja. Preist den Herrn. Also wir haben gesehen, das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter der völligen Übernahme durch Gott. Es ist das Zeitalter der Ruhe für den natürlichen Menschen. Es ist das Zeitalter des gekreuzigt Lebens und gleichzeitig das Zeitalter des verherrlicht Lebens. Und damit bin ich beim dritten Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit, mit dem ich heute Abend weitermachen möchte, nämlich das dritte Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit, oder sagen wir so, das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter der verherrlichten Söhne Gottes. Es ist Zeitalter der verherrlichten Söhne Gottes. Da stecken zwei Sachen drin, einmal verherrlicht und einmal Söhne. Kannst du sehen, der verherrlichten Söhne Gottes. Erstens Söhne. Sehr wichtig. Ja. Im Alten Bund, die Männer Gottes des Alten Bundes, was waren sie? Sie waren Diener Gottes oder Dienerinnen. Es gab nur wenige Frauen, die im Alten Bund wirklich, wirklich sehr stark gebraucht wurden von Gott. Es war einfach eine andere Zeit als heute. Aber sie waren Diener oder Dienerinnen Gottes. Sie waren nicht Söhne und auch nicht Töchter natürlich. Es ging noch nicht. Ja, weil Jesus, der erstgeborene Sohn, musste erst das Erlösungswerk bewirken, damit überhaupt Söhne hervorkommen sollten, konnten. Das Weizenkorn musste in die Erde fallen und sterben, damit es Frucht bringen konnte. Ansonsten wäre es allein geblieben. Der Sohn musste sterben, damit Söhne hervorkommen können. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter der Söhne Gottes. Und da habe ich dir eine interessante Schriftstelle, die du noch nie gehört hast, aber vielleicht tatsächlich so noch nie gelesen hast, wie sie dir jetzt vorlese, beziehungsweise vom griechischen Hintergrund her, dir das noch nicht bewusst gemacht hast. Die Valerie hat sie vorher auch zitiert, sie steht, oh, wie könnte es auch anders sein, in Römer 8. Amen. Ja, Römer 8, Vers 15, wo es heißt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und das Interessante ist, das habe ich auch erst jetzt vor ein paar Wochen festgestellt, das Interessante ist, dass das griechische Wort für Knechtschaft, das hier im Deutschen mit Knechtschaft übersetzt wird, er sagt, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, ist das genau das Wort, das an allen anderen Stellen im Neuen Testament oder an den meisten anderen Stellen im Neuen Testament übersetzt wird mit Dienerschaft. Das ist nämlich das Wort Duleia. Ja. Doulos ist der Diener auf Griechisch, Duleia ist die Dienerschaft. Das heißt, du könntest hier genauso gut übersetzen, denn ihr habt nicht einen Geist der Dienerschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Das heißt, du hast hier tatsächlich wie diesen Gegensatz, aha, vom Diener zum Sohn. Amen. Sag mal, vom Diener zum Sohn. Jetzt kommt natürlich sofort der eine und sagt, ja, heißt es dann, dass wir im neuen Bund Gott nicht mehr dienen? Dass wir jetzt keine Diener mehr sind? Sagt nicht Paulus an einer anderen Stelle, ich bin ein Knecht Christi? Ja, sagt er, und er gebraucht tatsächlich das gleiche Wort wie hier, nämlich wieder Doulos. Aber der entscheidende Unterschied im Neuen Testament ist tatsächlich der, wir haben nicht den Geist der Dienerschaft empfangen. Das heißt, unser tatsächliches, wahres, tieferes Sein, unser eigentliches Sein ist nicht mehr das eines Dieners, sondern unser eigentliches Sein ist das eines Sohnes. Als Söhne Gottes dienen wir Gott. Amen. Nicht als Diener Gottes sind wir nebenbei auch noch Söhne, sondern als Söhne Gottes dienen wir Gott. Amen. Das macht den Unterschied. Nicht als Diener Gottes, weißt du, und so ist es oft, das ist der Bewusstseinsshift, verstehst du, der im Leib Christi stattfinden muss und stattfindet in dieser Bewegung der Herrlichkeit, von diesem Bewusstsein, weißt du, was ist das Erste? Ich bin ein Diener Gottes, ich bin ein Diener Gottes, ich bin ein Diener Gottes. Nein, der Punkt ist, ich bin ein Sohn Gottes, ein Sohn der Herrlichkeit und als Sohn diene ich ihm, einfach weil ich ihn liebe. Und weil ich so von ihm geliebt bin, deswegen diene ich ihm, deswegen gebe ich ihm mein ganzes Leben hin, deswegen habe ich nichts mehr für mich selber behalten, behalte ich nichts mehr für mich selber, weil ich ihn so liebe und weil es einfach so wunderbar ist, sein Sohn zu sein. Schicki. Es ist wirklich schicki. Amen. Weil es so wunderbar ist, sein Sohn zu sein. Weißt du, weil es so wunderbar ist, zu rufen, Abba, Vater. Weißt du, mit diesem kindlichen Geist eines Sohnes, das kannte kein Mose, das kannte kein David, das kannte kein Salomo, das kannte, wer auch immer im alten Bund gelebt hat. Das heißt im 1. Petrusbrief, dass sie alle danach sich gesehnt haben, das zu erleben und zu sehen, was wir jetzt sehen. Sie haben sich alle danach gesehnt, in diesem Zeitalter zu leben, in dem wir jetzt leben dürfen. Das Zeitalter der Sohnschaft. Hallo, ihr Söhne. Amen. Und die Frauen sind mit dabei. Halleluja. Wir sind Söhne und als Söhne dienen wir Gott. Ja. Halleluja. In vielen Teilen des Leibes Christi ist das Bewusstsein noch umgekehrt. Wir sind Diener. Ach ja, stimmt. Und dann gibt es auch noch die Sohnschaft. Wir sind Diener und dann haben wir auch noch den Geist der Sohnschaft empfangen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, wir sind adoptiert. So. Aber ich sagte, wir sind nicht nur adoptiert, sondern wir sind im Geist echte, volle Söhne Gottes. Leider die englische Übersetzung gibt es leider mit Adoption wieder, diesem Geist der Adoption. Aber das stimmt nicht vom ursprünglichen Griechisch. Ja, natürlich im Endeffekt, ja, wenn du adoptiert bist, bist du auch ein Sohn. Aber tatsächlich, was Gott meint, ist im Geist, wir haben tatsächlich die DNA Gottes. Ein Adoptivsohn hat nicht die DNA seines Vaters, aber wir haben tatsächlich die DNA unseres Vaters im Himmel. Wir sind echte, reale Söhne Gottes. Wir haben das Blut Jesu Christi in unseren Adern. So wie er ist, sind wir in dieser Welt. Sein Leben ist unser Leben. Halleluja. Preist den Herrn. Also, wir haben jetzt das Bewusstsein der Sohnschaft. Ohne das zu vollziehen, diesen Bewusstseinsshift vom Diener zum Sohn, können wir tatsächlich die Herrlichkeit Gottes nicht tragen. Weil die Salbung Gottes ist auch für die Diener. Aber die Herrlichkeit Gottes ist nur für die Söhne. Das ist ganz einfach. Das ist wie in einem natürlichen Haushalt. Ich meine, heutzutage gibt es nicht mehr so viele Diener in natürlichen Haushalten, aber zum Beispiel zur Zeit von Paulus war das ja noch eine klare Sache. Da bestand so ein Haushalt aus Familienangehörigen, Papa, Mama, Kinder, Onkel, Tante, Großvater, wenn er noch gelebt hat, und vielen Dienern. Ja? Und ein Diener hatte einfach eine andere Stellung im Haus, im Hinblick auf den Hausvater, als die Söhne. Es war einfach eine andere Stellung. Ja? Der Diener bekam auch Autorität vom Hausherrn. Dem Diener wurde auch gesagt, du gehst dahin in meinem Namen und du unterschreibst diesen Vertrag in meinem Namen oder du schließt dieses Geschäft ab oder du kaufst ein in meinem Namen. Der bekam auch Autorität. Aber das volle Gewicht des Namens des Hausvaters konnte der Diener nie tragen, weil er eben nur ein Diener war. So können wir das volle Gewicht der Herrlichkeit Gottes nie tragen als bloße Diener. Sondern wir müssen diesen Schiff machen in Richtung Sohnschaft. Halleluja. Sag mal, ich bin ein Sohn. Und ich sag dir eins, du bist ein Lieblingssohn. Du bist ein Lieblingssohn. Also ein wesentlicher Punkt ist der, dass wir wirklich erkennen, so wie der Vater Jesus geliebt hat, so hat er auch uns geliebt. Johannes 17, 23. So wie der Vater mich geliebt hat, dass die Menschen erkennen, dass so wie der Vater mich geliebt hat, so hat er auch euch geliebt. Amen. Also wir erkennen, wir sind tatsächlich genau solche Lieblinge, wie Jesus ein Liebling war. Das ist ein wesentlicher Schlüssel, um ein Träger der Herrlichkeit zu sein. Also Jesus war unser Prototyp in allem. Ich habe es jetzt wieder studiert, ich werde wahrscheinlich auch am Wochenende darüber predigen, in den Herrlichkeits- und Wundergottesdiensten, über diese Verherrlichung Jesu Christi, diese Verklärung Jesu Christi auf dem Berg, der sogenannten Berg der Verklärung. Heute heißt er Berg der Verklärung, damals hieß er natürlich noch nicht so. Aber er wurde zum Berg der Verklärung, dadurch, dass Jesus da verklärt wurde. Aber weißt du, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war, war er nichts anderes als der Prototyp für dich und für mich. Er war nichts anderes als der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Dieselbe Herrlichkeit, die er vom Vater bekommen hat und die ihn durchdrungen hat, dort am Berg der Verklärung, dieselbe Herrlichkeit ist für uns bestimmt als Söhne. Das gehört zur Sohnschaft. Weißt du, das ist ja kein Zufall, dass am Berg der Verklärung, als diese mächtige Herrlichkeitswolke auf Jesus kam und er begann von innen zu leuchten und strahlend blitzend mit hellstem Licht, heißt es da, die Herrlichkeit Gottes strömte aus ihm hervor, ja, dass das Letzte, was der Vater sagte in dieser Begegnung war, dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Amen. Das heißt mit anderen Worten, der Kern dieser Verherrlichung war die Sohnschaft. Jesus wurde als Sohn verherrlicht. Mose wurde nie so verherrlicht wie Jesus. Elia wurde nie so verherrlicht wie Jesus, obwohl ihn Gott in den Himmel genommen hat mit dem feurigen Wagen. Das war auch schon recht powerful, muss man sagen, war auch eine gute Show. Ja, absolut, das war eine coole Sache. Aber mit Jesus hat der Vater nochmal was ganz anderes gemacht. Ja, Mose wurde neben ihn hingestellt, Elia wurde neben ihn hingestellt. Ja, die Wolke der Herrlichkeit kam und dann sagt Gott der Vater, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und bumm, war kein Elia mehr da, bumm, war kein Mose mehr da. Und sie sahen nur noch Jesus allein, weil das der Sohn ist. Amen. Und ich sage dir, genau das Gleiche ist mit uns als den Söhnen Gottes des neuen Bundes. Genau das Gleiche ist mit dir und mir. Gott setzt seine Herrlichkeit frei über dir und er nimmt dich hinein in diese Dimension der Herrlichkeit, bevor Jesus wiederkommt und so, dass er über dir ausrufen kann und sagen kann, dies ist mein geliebter Sohn oder dies ist meine geliebte Tochter. An ihr oder an ihm habe ich Gefallen gefunden. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Weißt du, ein wesentlicher Teil des Auftrags des fünffältigen Dienstes ist es, in dieser Zeit der Herrlichkeit, und das muss man auch verstehen, der fünffältige Dienst hat in unterschiedlichen Zeitaltern unterschiedliche Aufgaben auch ein bisschen. Aber im Zeitalter der Herrlichkeit ist ganz starke Aufgabe des fünffältigen Dienstes, dir ein Bewusstsein zu bauen, wer du bist. Das ist ein wesentlicher Teil. Dir ein Bewusstsein zu bauen, wer du bist als Sohn. Halleluja. Und das Zweite, wozu der fünffältige Dienst berufen ist, ist, dass er durch die Gnade Gottes dir eine Kraftzuteilung vermittelt, damit diese Substanz der Herrlichkeit in dir Gestalt gewinnt. Weil es ist ja Power. Amen. Es ist ja Power. Sag mal zu deinem Nachbarn, auf die Dauer hilft nur Power. Es ist so. Weil es ist ja nicht nur ein schönes Wort, wenn wir von verherrlichten Söhnen sprechen. Es ist ja Power. Schau, weißt du, was ist unser Vorbild Jesus? Weißt du, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Es steht übrigens nicht da, das muss man auch immer wieder dazu sagen, es steht nicht da, so wie Jesus war, so sind wir in dieser Welt. Sondern es steht da, so wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. Wie ist er jetzt? Johannes hat ihn gesehen. Zum Beispiel, wie er jetzt ist, er hat ihn gesehen. Offenbarung 1, Vers 12. Ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Ich weiß nicht, welche Temperatur Erz braucht, damit es glüht, aber eine ziemlich hohe Temperatur. Ich bin jetzt kein Chemiker, vielleicht weiß es von euch jemand. Aber es sind sicher ein paar hundert Grad Sicherheit. Wahrscheinlich eher so Richtung vierstellig, würde ich eher schätzen. Wer weiß es? 2400 also. Oder 240. Der eine andere sagt knapp über 1000. Also es gibt unterschiedliche Informationen. Also offensichtlich, wir nehmen den Mittelwert. Auf jeden Fall vierstellig. Damit lag ich schon mal nicht falsch. Also auf jeden Fall über 1000. Gab jetzt niemand, der weniger gesagt hat. Also auf jeden Fall extreme Hitze. Extreme Hitze heißt extreme Energie. Amen. Extreme Energie. Sie waren gleich glänzend im Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Wer war schon mal bei einem wirklich großen Wasserfall? Also ich war zum Beispiel mal bei den Niagara-Fällen in Kanada. Das ist das Rauschen vieler Wasser. Aber weißt du, was du da hörst, ist Power. Das ist das Power, das ist... Das ist nicht nur so ein Rinnsal. Das ist Power. Du kannst es kaum imitieren, das ist ein ständiges... Das hört ja nie auf. Rauschen vieler Wasser, Power. Du kannst da, was weiß ich, ein Rädchen reinhalten und dann kannst du Strom damit, natürlich damit gewinnen. Ne? Weil es hat Power, es hat Energie. Amen. So ist seine Stimme, wie das Rauschen vieler Wasser. Er hat in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Also bei der Sonne weiß ich zufällig, wie viel Grad an ihrer Oberflächenfläche herrschen. Da herrschen etwa 6000 Grad. An der Oberfläche der Sonne. In ihrem Innersten allerdings herrschen einige Millionen Grad. Das heißt, es ist ein extremes Kraftwerk, die Sonne. Das ist nichts gegen deinen heimatlichen Ofen. Das ist nichts. Das sind Millionen Grad Celsius im Innersten und 6000 oder je nachdem, es schwankt ein bisschen, aber um die 6000, knapp 6000 an der Oberfläche. Das ist schon warm. Das ist Power. Das ist Energie. Also Paulus betet und sagt in Epheser 1, Vers 18, sagt, ich bete, also ich lese es dir, ich bete, sagt er, dass ihr habt schon mal gehört, dass ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Energie, das steht da im Griechischen, nach der Energeia, ja, also nach der Wirksamkeit wird es übersetzt, aber gemeint ist Energie. Nach der Energie der Macht seiner Stärke. Oi, oi, oi, oi, oi. Da ist Energie in dir. Du bist ein Kraftwerk. Halleluja. Jesus ist das zentrale Kraftwerk des ganzen Universums. Du bist ein Kraftwerk. Das ist eine wesentliche Botschaft des Zeitalters der Herrlichkeit. Das haben sie dir im Mittelalter nicht gesagt. Das hat auch Luther noch nicht gesagt. Luther hat gesagt, ja, gerecht und doch noch Sünder. Verstehst du? Aber im Zeitalter der Herrlichkeit wird dir gesagt, du bist ein Kraftwerk. Und du bist gerade erst am Anfang überhaupt zu entdecken, welche Power in dir drin ist. Oi, oi, oi. Und diese Power ist tatsächlich die Power, die die Power hat, das gesamte Universum aus den Angeln zu heben. Amen. Mit dieser Power können Sterne neu kreiert werden. Ja, mindestens. Was glaubst du, wie viele Sterne die ganze Zeit neu kreiert werden im Universum? Ständig werden neu, entstehen neue Sterne, weißt du, mit Millionen Grad Celsius in ihrem Inneren. Ständig werden neue Sterne zusammengebacken, Sterne explodieren. Da ist, weißt du, auch im Universum ist Power. Ich meine, du schaust abends an den Sternenhimmel und denkst, oh, ein nettes Funkeln am Himmel. Schön romantisch, ne? So deine Freundin im Arm, oh, ein nettes Funkeln. Aber weißt du, geh mal ein bisschen näher ran an die Geschichte und dann stellst du fest, das sind alles Power-Kraftwerke, die Gott gesetzt hat in das Universum hinein. Und da passiert was. Und weißt du, das ist ein Zeichen dafür. An der Schöpfung kannst du Gott erkennen. Gott ist ein Gott der Power. Amen. Und zwar der unendlichen Power. So wie das Universum unendlich ist, voller Power ist, so bist du voll unendlicher Power. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter, in dem uns mehr und mehr diese Power bewusst wird. Und je mehr sie uns bewusst wird, umso mehr wird sie hervorkommen. Amen. Je mehr du dir dessen bewusst wirst, wer du bist in Christus, je mehr du dir dessen bewusst wirst, was für ein Leben in dir lebt, wer es ist, der in dir lebt, umso mehr wird diese Power hervorkommen. Ja, Johannes 1, Vers 3 heißt es von Jesus, in ihm war das Leben, das Zoe-Leben, und das Zoe-Leben war das Licht der Menschen. Licht ist Energie. Da hast du wieder die Energie. Licht ist Power. Am Anfang sprach Gott, was sprach er als erstes? Es werde Licht. Warum? Weil es die Power Gottes gebraucht hat, um das Universum zu erschaffen. Als Gott sagte, es werde Licht, da blies er die ganze Energie seines Wesens in den leeren Raum hinein. Das Ergebnis kannst du sehen. Milliarden von Sonnen, Milliarden von Sternen, Milliarden von Energiezentren, Galaxien. Galaxien sind auch nichts anderes als Energieansammlungen. Ja, allein unsere Milchstraße, 100 Milliarden Sonnen, unsere Milchstraße. Im Zentrum zusammengeballt die Energie, deswegen drehen wir uns ums Zentrum der Milchstraße. Die Sonne dreht sich ums Zentrum der Milchstraße, weil da eine extreme Energie ist. Ja? Und das ist das Leben, das in dir ist. Sagst du, ja, ich fühle es aber nicht. Ich spüre es aber nicht. Aber du wirst dir dessen bewusst. Amen. Und je mehr du dir dessen bewusst wirst, umso mehr wird es real. Umso mehr kommt es hervor. Umso mehr kommt Christus in dir hervor. Umso mehr kommt die Power Gottes in dir hervor. Umso mehr kommen die Wunder hervor. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Die was glauben eigentlich? Was glauben sie denn, wenn ihnen Zeichen folgen? Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, als wenn jemand Zeichen folgen, dann muss er glauben, dass Power von ihm ausgeht. Sonst folgen ihm keine Zeichen. Weil wie passieren denn Zeichen? Wie passieren denn Wunder? Durch die Power Gottes. Das kannst du nicht menschlich produzieren. Kein Arzt der Welt kann jemand übernatürlich gesund machen. Amen. Wunder bewirken, was weiß ich. Ich meine auch so kleine Wunder, scheinbar kleine Wunder, wie jetzt haben wir es gehört, wie bei der Svetlana, wo das Handy sich wieder materialisiert hat nach 2 Wochen, das in Spanien verloren hatte. Und dann hat sich plötzlich auf einer Ablage zu Hause in der Wohnung materialisiert, weil sie geglaubt haben, dass das Handy zurückkommt zu ihnen. Aber ich sagte, da braucht es Power. Warum braucht es Power? Weil um das Handy von Spanien nach Deutschland zu bringen und dort zu deponieren, braucht es erstens mal eine Energie, die Raum und Zeit durchbricht. Amen. Da muss das durchbrochen werden. Da braucht es einen Dimensionsdurchbruch sozusagen. Weil es ist ja nicht mit dem Flugzeug gekommen. Oder mit irgendeiner Drohne oder so. Angeliefert per Drohne. Das wäre auch was, ne? Sondern es ist ja Supernatural Airlines. Übernatürliche Airlines. Und diese übernatürlichen Airlines haben so an sich, sie passieren von einer Sekunde auf die andere. Das heißt, da wird etwas in Raum, ich sag mal physikalisch sozusagen, im Raum-Zeit-Kontinuum durchbrochen. Und das ist wiederum nur möglich durch unendliche Energie. Und genau diese unendliche Energie ist in Gott. Und damit in, zeig zu deinem Nachbarn, dir. In dir. In dir ist dies, oh, in dir ist diese unendliche Energie. Okay, Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du, wir sind erst am Anfang zu erkennen, was das alles bewirkt. Ich glaube tatsächlich, dass wir Zeiten erleben werden, da werden die Söhne Gottes, preist den Herrn, jede Technik aus den Angeln heben. Jetzt müssen wir ein bisschen zurückfahren, was die Energie angeht. Aber ich glaube wirklich, dass die Zeit... Mal schauen, ob ich jetzt weiter... Ich glaube wirklich, dass die Zeit kommt, wo tatsächlich Gott Zeichen, weißt du, das heißt im Wort Gottes, er wird Zeichen tun am Himmel und Zeichen auf der Erde. Ich glaube, dass die Zeit kommt, wo Söhne Gottes sprechen werden, dass Sterne geboren werden im Universum und am nächsten Tag meldet es die NASA. Ich glaube, dass solche Sachen passieren. Und einfach als Zeichen. Als Zeichen dafür, welche Power die Söhne haben. Jetzt sagst du, ja, warum? Was bringt es, wenn wir Sterne kreieren? Na, ist ja schön, haben wir einen mehr. Es geht bei den Zeichen Gottes nicht immer darum, was es bringt, sondern Zeichen sind Zeichen. Das müssen wir auch verstehen als Leib Christi. Da geht auch manches durcheinander in den Köpfen von Christen oft. Weil immer die erste Frage ist, wenn Gott irgendwas tut oder wenn irgendwas Übernatürliches passiert, ist immer die erste Frage, was bringt das jetzt? Und weißt du, natürlich sind manche Sachen offensichtlich, die bringen etwas, insbesondere im Bereich der Wunder, wenn es um Heilung geht, Wunderwirkung, da kannst du direkt sagen, jawohl, der war vorher krank und jetzt ist er gesund. Ja, das kannst du sagen, das bringt was objektiv. Aber dann hat halt Gott einfach auch die Freiheit, Zeichen zu wirken, die dem menschlichen Verstand scheinbar erstmal eine Torheit sind und wo er vielleicht sagt, ja, das bringt ja gar nichts. Wie zum Beispiel der berühmte Goldstab, für den wir schon ganz berühmt sind. Aber hier in Filderstadt, habe ich gehört, sind wir ganz berühmt. Ja, warum sollte Gott Goldstaub manifestieren auf dem Boden oder auf den Stühlen oder im Gesicht von Leuten? Ich meine, die Daniela, ihr kennt ja die Daniela, jeden Sonntag ist sie voll mit Goldstaub. Ja, was bringt das? Freude zum Beispiel, ja, vielleicht. Aber ich sagte, selbst wenn du keine direkte Konsequenz daraus ableiten könntest, ja, diese Manifestation bringt jetzt direkt Freude oder bringt jetzt direkt das oder bringt jetzt direkt das, weißt du, dann hat Gott trotzdem die Freiheit, seine Energie und seine Power auf allerlei kreative Arten und Weisen zu zeigen, ohne dass er dir Rechenschaft dafür schuldig ist, was das jetzt bringt. Amen, das müssen wir auch mal durchhauen hier. Halleluja, es ist wichtig. Weißt du, es ist wichtig. Damit dieses besserwisserische Geschwätz unter Christen manchmal aufhört. Alle glauben, sie wissen es besser als Gott. Ja, das würde Gott niemals tun. Gott würde niemals Edelsteine manifestieren in einem Gottesdienst. Warum denn nicht? Du bist sein Edelstein. Also warum soll er nicht ein paar manifestieren? Amen. Also Gott kann alles. Gott kann dein Auto hochheben, 5 Meter über den Boden und dich fliegen lassen. Dorthin, wo du hin willst. Ja, Philippus Airlines. Gott kann alles. Verstehst du? Und er ist niemandem Rechenschaft dafür schuldig, warum er dies oder jenes tut. Weißt du, wenn du dir das mal vergegenwärtigst, was jeden Tag im gesamten Universum passiert, was dort explodiert und zusammenfällt und neu entsteht und alles möglich, jeden Tag passieren Milliarden von Dingen im gesamten Universum und keinem von uns bringt es irgendwas. Oder was bringt dir das, wenn jetzt diese Supernova explodiert? Was bringt's? Ich sag dir, was es bringt. Es demonstriert die Kraft Gottes. Amen. Es demonstriert die Power Gottes. Und nur darauf kommt es an. Weißt du, und darauf kommt es an in diesem Zeitalter der Herrlichkeit. Gott bringt Söhne hervor, die die Kraft Gottes demonstrieren. Amen. Gott bringt dich als ein Sohn der Herrlichkeit hervor. Jetzt komme ich mal zu euch hier hin, weil ihr seid genauso Söhne, wie die vorne sind. Amen. Wenn nicht mehr. Das wollte ich jetzt auch nicht sagen, aber... Verstehst du? Aber Gott bringt Söhne hervor, die dieser Welt seine Power demonstrieren. Und dazu ist eine wesentliche Zutat, dass die Söhne Gottes sich ihrer selbst bewusst werden. Und dafür ist der fünffältige Dienst da in diesem Zeitalter der Herrlichkeit, um uns zu lehren und uns ein Bewusstsein zu geben, auch zu demonstrieren, was möglich ist. Also ich freue mich immer, wenn ich einen Sohn sehe, der irgendetwas demonstriert, was ich bisher noch nicht kenne, dann sage ich, okay, wenn es von Jesus ist, wenn er Jesus bekennt als ihn ins Fleisch gekommenen Sohn Gottes, der für uns gestorben ist und so weiter, und er ihm nachfolgt und dann passiert in seinem Leben irgendein Zeichen und ein Wunder, das ich noch nicht kenne, dann sage ich, hey, Moment mal, Herr, ich bin auch ein Sohn, warum darf es nicht auch bei mir passieren? Amen. Und Gott sagt nicht, du gieriger Hund. Du Vermessener, du. Nein, das kannst du haben. Du kannst haben, was du willst. Wir können haben, was wir sagen, sagt das Wort Gottes. Halleluja. Und er stretcht deinen Hunger. Weißt du, das Zeitalter der Herrlichkeit, und das ist auch so gut, das ist auch ein Kennzeichen, das sagt mir jetzt gerade erst der Heilige Geist, habe ich nicht in meinem Konzept, aber ich sage dir, das Zeitalter der Herrlichkeit ist auch das Zeitalter eines noch nie dagewesenen Hungers unter den Christen und auch in der Welt nach mehr von Gott. Amen. Kindlicher Hunger ist ein wesentliches Kennzeichen der Söhne der Herrlichkeit. Halleluja. Wo diese religiösen Begrenzungen durchgehaut werden. Wo die Grenzen gesprengt werden im Denken. Ich sage es ja immer wieder, der Heilige Geist ist nicht von gestern. Und du auch nicht, bitte. Amen. Wir sind on top dessen, was in dieser Zeit passiert. Als Christen. Wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen. Weil der Heilige Geist ist immer seiner Zeit voraus. Der irdischen Zeit. Seine Zeit ist die zukünftige Zeit und ist der irdischen Zeit voraus. Aber wenn wir in ihm sind, sind wir mit ihm dieser irdischen Zeit voraus. Das heißt, wir prägen die Zukunft. Wir sind die Zukunft dieser Welt. Die Söhne der Herrlichkeit sind die Zukunft dieser Welt. Die Glory Life Schüler sind die Zukunft dieser Welt. Halleluja, ihr Glory Life Schüler, ihr seid die Zukunft dieser Welt. Hört es. In Jesu Namen. Nicht nur die Glory Life Schüler natürlich. Auch andere, die zugerüstet werden. In allen möglichen Orten in der Welt. Aber jetzt ist diese Zeit der Herrlichkeitsbewegung. Jetzt ist diese Zeit, wo Gott seine Söhne hervorbringt. Jetzt ist diese Zeit, wo wir diesen Quantensprung machen, raus aus diesem ständigen, was fühle ich, was spüre ich, was sehe ich, was rieche ich, was schmecke ich und hinein in das Leben im Geist. Was ist Realität im Geist? Das interessiert mich doch. Amen. Was ist Realität im Geist in deinem Leben? Und ich sag dir, was Realität im Geist ist in deinem Leben. Power. Power ist Realität. Power. Nicht aus dir selber raus, nicht weil du so ein Energiebündel bist aus dir selber raus. Nein, es ist Gott. Es ist Gottes, Gottes Kraft in dir. Gottes Kraft ist in dir. Gottes Kraft ist auf dir. Gottes Kraft ist um dich herum. Seine Herrlichkeit, weißt du, Verherrlichung ist das, was geschieht in dieser Zeit. Er stellt seine Söhne aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Ja, wenn wir aber mit ihm gerechtfertigt sind aus Glauben, so sind wir auch, Römer 8, Vers 30, mit ihm verherrlicht. Atme mal diese Herrlichkeitsluft. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Wie spät haben wir es eigentlich? Ich bin völlig außer mir. Außer Raum und Zeit. Wir haben noch keine Uhr da, die kommt auch noch. Direkt auf der gegenüberliegenden Seite vom Kreuz kommt die Uhr hin. Das Kreuz des Predigers ist die Uhr. Das ist der Bezug. Ja. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater, für jeden einzelnen Sohn der Herrlichkeit, den du zurüstest in dieser Zeit, Herr. Danke, dass jetzt nicht mehr die Zeit der Diener ist, die nebenbei auch noch irgendwie Söhne sind, sondern jetzt ist die Zeit der Söhne, die dir dienen. Halleluja. Jetzt ist die Zeit der Söhne, die ihr eigenes Leben niedergelegt haben, weil sie geliebt sind vom Vater und weil sie wissen, das, was der Vater ihnen gibt, ist so viel besser als alles, was die Welt ihnen geben kann oder irgendeine Religion oder irgendetwas, was letztendlich nur tot ist, die erkannt haben, ja, der in ihnen lebt, das ist das, was ihr Leben ausmacht. Und nur darum geht es. Es geht nicht darum, irgendwie ein natürliches, gutes Leben zu leben in dieser Welt. Es geht auch nicht darum, Gott dafür herzunehmen, einfach nur unser natürliches Leben ein bisschen zu verbessern. Sondern es geht darum, dieser Welt eine völlig neue Art von Leben zu demonstrieren. Halleluja. Nicht biologisches Leben, nicht seelisches Leben, sondern göttliches Zoe-Leben. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass dieses Leben mehr und mehr hervorkommt, dass dieses Leben uns durchdringt, verherrlicht in dieser Zeit. Danke für diese Power, die das bewirkt. Danke für diese Power, die du jedem einzelnen Sohn zuteilst, auch heute Abend. Halleluja, stehen wir mal auf zusammen. Ich spüre das einfach, der Heilige Geist möchte jedem Einzelnen auch über Video wirklich zuteilen, heute Abend wirklich eine Aktivierungszuteilung seiner Power. Weißt du, es ist nicht die Zeit, wo du irgendwie dich in deiner Seele suhlst, sondern es ist die Zeit, wo du dich aktivieren lässt in seiner Power. Und es ist die Zeit, wo du dich auf eine andere Ebene nehmen lässt im Bereich des Geistes durch seine Power. Dafür ist seine Power gegeben zur Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes. Ja, zum Werk des Dienstes als Söhne der Herrlichkeit, als powerdurchdrängte, herrlichkeitsdurchdrängte Söhne der Herrlichkeit, verherrlichte, verklärte Söhne der Herrlichkeit. Danke Vater für jeden Einzelnen hier heute Abend. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich für das, was du tust in dieser Zeit. Danke, Herr, dass unser Fleisch flach auf dem Boden liegt, Herr, und deine Herrlichkeit voll über uns drüber geht. Ich habe das mal gesehen, ich lag auf meinem Rücken und da habe ich eine Vision gesehen und plötzlich sah ich wirklich Gott in seiner Herrlichkeit auf mich zurollen, wie du hast es vielleicht mal gesehen, im alten Ägypten, wie die bei Asterix kannst du das sehen, Kleopatra einfach auf dieser großen Pyramide zurollt, auf Asterix und Obelix und da oben drauf sitzt und so ähnlich habe ich die Herrlichkeit Gottes wie auf so einer Pyramide auf mich zurollen sehen und ich lag so flach auf dem Boden, weil ich einfach in der Gegenwart Gottes war und ich sah, wie einfach diese Pyramide seiner Herrlichkeit, wo Gott ganz oben drauf war, einfach über mich drüber gerollt ist, über meinen natürlichen Menschen einfach platt. Verstehst du? Platt. Halleluja. Aber ich war nicht tot hinterher. Amen. Sondern hinterher habe ich gesehen, das Land meiner Bestimmung. Ich habe das Land der Herrlichkeit gesehen. Damals kam dieses Wort zu mir, Glory Harvest International. Das war interessant. Das kam damals zu mir in dieser Vision. Halleluja, weil ich dieses Land gesehen habe. Weißt du, dieses Land liegt hinter dem Kreuz. Es ist das Land der Herrlichkeit. Und es geschieht durch diese Plättung unseres Fleisches. Das ist eine gute Sache. Und ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Herr, für eine neue und frische Zuteilung, Herr. deiner Kraft und deiner Power. Ich danke dir heute Abend hier für eine Aktivierung deiner Kraft und deiner Power. Ich danke dir, Herr, dass von hier aus, ja, hier in diesem Zentrum wirklich Söhne der Herrlichkeit ausgehen. Die nicht nur Worte machen, so wie Paulus gesagt hat, das Reich Gottes besteht nicht im Worte machen, sondern es besteht in Kraft. Und er hat zu den Korinthern gesagt, wenn ich komme, dann möchte ich die Kraft derer sehen, die viele Worte machen. Ich möchte die Kraft derer sehen, die meinen, dass sie gut reden können oder dass sie was zu sagen haben. Ich möchte ihre Kraft sehen. Weil es auf die Kraft ankommt. Und Herr, du willst die Kraft sein, die aus uns hervorkommt. Und du hast uns deine Kraft gegeben. Und du möchtest, dass wir in deiner Kraft gehen. Und du hast jeden Einzelnen von uns dazu bestimmt, in deiner Kraft vorwärts zu gehen. Du hast jeden Einzelnen von uns bestimmt, in deiner Kraft zu stehen und deine Kraft zu demonstrieren. Weil es ist nicht irgendeine Kraft, sondern es ist die Kraft, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Halleluja. Es ist die Kraft, die Liebe auf den Thron gesetzt hat. Es ist die Kraft, die das Kreuz bestätigt hat. Es ist die Kraft, die das Sterben des Fleisches bestätigt hat. Mit der Herrlichkeit Gottes ist diese Kraft. Und diese Kraft sind wir hier, um zu demonstrieren. Und ich danke dir, Vater, für jeden einzelnen Sohn der Herrlichkeit heute Abend. Ich danke dir, Herr, dass jeder einzelne Sohn deiner Herrlichkeit hier ist, um diese Kraft zu demonstrieren und heute Abend wirklich eine Zuteilung, eine Zurüstung von deiner Kraft erfährt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und ich glaube, wir machen es heute Abend tatsächlich so. Ich war mir nicht sicher, was der Heilige Geist will, aber jetzt spüre ich es einfach. Klar, ich glaube einfach, dass wir es heute Abend wirklich so machen. Wir werden jetzt einfach zum Schluss noch eine Sammlung einnehmen und ich gebe euch noch die Ansagen weiter, aber dann werde ich heute Abend einfach jedem die Gelegenheit geben, der das möchte. Ich werde Hände auflegen, hier vorne werden Hände auflegen und auch mit anderen Lehrern zusammen, wir werden einfach Hände auflegen, weil ich glaube, dass Gott heute Abend hier wirklich dir als Sohn, Einzelnen hier als Söhne, wirklich eine persönliche Begegnung nochmal geben möchte, wirklich mit dem Angesicht Gottes und mit seiner Kraft. Und er möchte dich wirklich aktivieren in dieser Kraft Gottes. Er möchte dich senden in dieser Kraft Gottes. Er will nicht, dass du kraftlos in dieser Welt bist, sondern er möchte, dass du aktiviert bist in der vollen Power. Weißt du, in der Power, die das ganze All beherrscht, die das ganze All geschaffen hat, dieser Power der höchsten Energie, die es überhaupt gibt. Er möchte dich darin aktivieren. Und er möchte, dass du seiner Power begegnest und dass du von seiner Power verwandelt wirst heute Abend. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Halleluja. Und jetzt machen wir es einfach so. Einfach an der Stelle, nehmen wir einfach eine Sammlung ein, sodass du einfach die Gelegenheit hast, hineinzusehen in die Gegenwart Gottes, in seine Herrlichkeit, in seine Kraft. Was er dir sagt, das tust du. So wie er es dir sagt, das tust du. Wir geben die Verpflichtungserklärungen durch. Wenn jemand eine Verpflichtungserklärung möchte, melde dich einfach, wenn du mit Verpflichtungserklärung geben möchtest, weil du lieber überweist und am Ende eine Spendenbescheinigung hast. Melde dich einfach. Und ansonsten kannst du natürlich in bar geben, wenn wir jetzt gleich die Eimer durchgeben. Und dann werde ich euch, werde ich euch noch die Ansagen weitergeben und dann werden wir einfach zum Schluss diese Zeit der Zuteilung haben, diese Zeit der Begegnung mit Gott, weil ich glaube, dass Gott jedem einzelnen Glory Life Schüler, auch wenn du übrigens am Video bist, mach dich einfach bereit, heute Abend wirklich Gott zu begegnen. Du kannst als Kontaktpunkt, du kannst auch deine Hand nachher ausstrecken, einfach zur Kamera, also zum Video und einfach das als Kontaktpunkt nehmen, weil es ist außer Raum und Zeit, auch die Zuteilung seiner Kraft ist außer Raum und Zeit und er wird dich heute Abend wirklich mit seiner Kraft, wenn du das möchtest und wenn du dafür offen bist und wenn du dich danach ausstreckst und wenn du danach hungrig bist, wird er dich heute Abend mit seiner Kraft erfüllen, er wird dich durchdringen mit seiner Power, mit seiner Herrlichkeit. Er wird dich aktivieren. Weißt du, jede Zelle in dir wird aktiviert. Weißt du, wie ist es, wenn du einen Menschen, du kannst es ungefähr damit vergleichen, wenn du einen Menschen richtig unter Strom setzt. Also ich meine, so richtig unter Strom setzt. Der Martin lacht, er hat es schon erlebt. Hast schon mal in die Steckdose gelangt. Ja, gell, der weiß es. Jetzt habe ich dir angesehen. Halleluja. Weißt du, wenn du so richtig unter Strom gesetzt wirst, weil du in die Steckdose hineinlangst, in dem Moment ist es so, wie wenn jede einzelne Zelle deines Körpers aufgeladen wird. Jede einzelne Zelle. Deswegen ist es im Natürlichen nicht gesund, das lang zu haben. Amen. Aber im Geist ist es eine sehr gute Sache. Und genau das ist das, was im Geist passiert. Jede einzelne Zelle wird aufgeladen von dieser Power. Jede einzelne Zelle wird aufgeladen von dieser Energie Gottes. Weißt du, das ist die Wirksamkeit der Macht und Kraft seiner Stärke. Das ist die Wirksamkeit, die Zeichen und Wunder bewirkt. Das ist die Wirksamkeit, die die Kranken heilt, die Toten auferweckt, die Materialisierung, Rematerialisierung, Kreierung, Neukreierung, Auflösung und all diese Dinge bewirkt. Es ist diese Energie Gottes. Halleluja. Preis den. Ich spüre es schon. Rapakasika Baba. Gebt mal die einmal durch, genau. Gebt einfach, was der Heilige Geist euch gezeigt hat. Halleluja. Und dann sind wir bereit einfach für die Zuteilung. Halleluja. Ich gebe euch noch kurz die Ansagen weiter, während die Sammlung durchgegeben wird. Wir haben ja jetzt ein Power-Wochenende vor uns. An verschiedenen Orten zwar, aber trotzdem nicht weniger powerful. Morgen Abend um 19 Uhr sind wir in Augsburg. Für alle Augsburger, auch die ihr das noch mitbekommt vorher. Um 19 Uhr sind wir morgen Abend in der Kopernikusstraße 73 zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in Augsburg. Das wird gewaltig werden. Am Samstag um 15 Uhr, nächster Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Wir haben jetzt so ein richtiges Powerwochenende, eins nach dem anderen. Samstag 15 Uhr, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in Nürnberg. Meistersinger alle, Münchner Straße 21. Und Sonntag 10 Uhr, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst hier. Ihr habt mal wieder das Vorrecht, am Schluss die Kumulation der gesamten Power zu bekommen. Halleluja. 10 Uhr, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst hier. Flyer liegen aus, bringt eure Freunde, Bekannte und Verwandte mit. Also es wird ein gewaltiges Wochenende. Am Dienstag haben wir dann wieder um 19.30 Uhr oder manchmal auch 19 Uhr, je nachdem, Gloryhäuser an unterschiedlichen Orten der Region. Auch das sind Powerhäuser, weißt du? Wir wollen keine Gloryhäuser, ganz bewusst wollen wir keine Gloryhäuser, wo Leute nur diskutieren, sondern wir wollen Gloryhäuser, in denen sich die Power Gottes freisetzt, die Kraft Gottes freisetzt. Also wenn du in ein Gloryhaus gehst, erwarte, dass die Kraft Gottes dir dort dient. Dass die Heilungskraft fließt, dass du verändert wirst, einfach durch die Herrlichkeit Gottes, verwandelt wirst durch die Kraft Gottes. Das ist nächsten Dienstag, ab 19 Uhr, Gloryhäuser an verschiedenen Orten. Und dann haben wir nächsten Donnerstag, Montag, das steht hier gar nicht drauf, aber ja, das steht in den anderen Ansagen. Montag haben wir um 19.30 Uhr Kindermitarbeiter-Treffen. Halleluja, für alle Kindermitarbeiter und solche, die es noch gern werden wollen. Wo ist es jetzt? Ich bin wieder weg. Und solche, die es gern werden wollen, um 19.30 Uhr oben in den Kinderräumen. Ich werde dabei sein und ich glaube, das wird eine super Zeit werden. Also seid dabei, Montag 19.30 Uhr. Und wie gesagt, Dienstag ab 19 Uhr Gloryhäuser an unterschiedlichen Orten. Und nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr haben wir unsere nächste Glory-Live-Schule hier bereits mit unserem ersten Gastsprecher im neuen Zentrum, nämlich Phil Mason aus Australien, dem Autor des Buches Quantum Glory. Ja, der hat so Quantentheorie und so weiter studiert ein bisschen und macht so Parallelen zur Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob er nächsten Donnerstag jetzt über das Thema spricht, das weiß ich jetzt noch nicht genau, was er sprechen wird. Auf jeden Fall ist es ein starker Mann Gottes. Nächsten Donnerstag, 19.30 Uhr, Phil Mason, hier im Zentrum. Und dann könnt ihr mitbeten, nächsten Donnerstag um 16 Uhr, einfach zum Mitbeten, nächsten Donnerstag um 16 Uhr kriege ich einen Anruf aus Amerika und werde ein Radiointerview machen mit It's Supernatural von Sid Roth. Also nächsten Donnerstag ab 16 Uhr, eine Stunde lang geht das Interview. Könnt ihr mitbeten, einfach, dass wirklich die Herrlichkeit Gottes wirkt, dass mir jedes englische Wort einfällt, das mir einfallen muss. Halleluja. Preis den Herrn. Dass es richtig, richtig stark wird. Preis den Herrn. Das nächsten Donnerstag. Gut, sind wir durch mit der Sammlung? Wo ist die Sammlung? Ich glaube, manche brauchen noch ein bisschen Orientierung im neuen Zentrum. Manche denken, alles läuft jetzt anders im neuen Zentrum. Im neuen Zentrum ist es so, die Ordner nehmen die Sammlung mit nach Hause. Im alten war es so. Okay, aber da kommt schon noch. Bisschen mehr Orientierung. Preis den Herrn. Also segne mir die Sammlung hier, stell dir die Sammlung vor. In Jesu Namen, danke Vater für jeden einzelnen Geber. Danke Herr, dass die Sammlung jetzt nicht abhanden kommt, sondern dass jeder einzelne Geber mächtig gesegnet ist, Herr. 30-fach, 60-fach, 100-fach. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Da wunderst du dich, was passiert, ne? Plötzlich ist die Sammlung weg. Halleluja. Halleluja. Okay, machen wir es so. Stehen wir nochmal alle auf zusammen zum Schluss. Hans-Peter, kannst du das Lied Angel Wings, nimm Angel Wings. nimm Angel Wins rein. Und ich möchte einfach jeder, der Lehrer ist, auch in der Glory Life Schule, ihr seid herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Einfach, wir wollen wirklich, dass jeder Sohn der Herrlichkeit heute Abend, der einfach diesen Hunger in seinem Innersten verspürt und der einfach verspürt, ja, ich möchte einfach ganz neu aktiviert werden in diesem Herrlichkeitsleben als Sohn der Herrlichkeit. Ich möchte ganz neu vielleicht eine Begegnung auch von Angesicht zu Angesicht mit Gott haben, weil das ist der tiefste Kern der Herrlichkeit Gottes, ist sein Angesicht, ist er selber, ist seine Person. Weißt du, es geht um die Power Gottes. Das heißt, die Power Gottes kannst du von ihm als Person nicht trennen. Wenn du seiner Power begegnest, wird die automatische Konsequenz auch sein, dass du Gott selber begegnest. Halleluja. Können wir das Pult zur Seite tun? Halleluja. Oder vielleicht einfach da hoch, dann ist weg. Ja, genau. Tut's einfach da hoch. Ja. Macht's. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Und ich will es einfach so machen. Ihr kennt es ja schon. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz hier vorne. Preist den Herrn. Halleluja. Wir haben einen schönen neuen Teppich. Und wie auch immer Gott dir dienen will, lass es einfach zu. Wenn die Kraft Gottes auf dich kommt und du bist weg in irgendeiner Form, dann lass es einfach zu. Wenn die Kraft Gottes dich flach legt, dann steh nicht unbedingt gleich wieder auf, sondern schau auf ihn, was er tun will. Ja? Lass ihn dir begegnen heute Abend. Ich glaube, dass heute Abend wirklich ein Abend der Begegnung ist für jeden Glory Life Schüler. Das hat er mir im Vorfeld gesagt, das habe ich vorbereitet einfach für die Glory Life Schüler. Und zwar für die live hier sind, wie auch für die am Video sind. Er hat es für dich vorbereitet. Also auch wenn du in deinem Wohnzimmer bist, du kannst dich auch hinstellen. Und wenn wir hier vorne Hände auflegen, dann sieh, wie dir Hände aufgelegt werden, wie Gott dir Hände auflegt. Weil es geht nicht um unsere Hand, sondern es geht darum, ich habe es ja vorher gesagt, wir sind der Handschuh, aber es ist die Hand Gottes, die durch unsere Hände einfach wirkt. Und so wirst du eben auch außer Raum und Zeit berührt von dieser selben Kraft, von dieser selben Energie, von dieser selben Aktivierung. Halleluja. Preist den Herrn. Also können wir das einfach so machen, dass wir vielleicht einfach uns hier, jeder, der das möchte, einfach in Reihen aufstellen, einfach eine Reihe hier bilden und dann dahinter nochmal eine Reihe, je nachdem, wie viele Reihen wir brauchen einfach. Und jeder, der einfach das möchte, diese Zuteilung, komm einfach nach vorne. Und die Lehrer von der Glory Life Schule, ihr könnt einfach nach vorne kommen, wir legen Hände auf. Dann muss nicht einer auf alle Hände auflegen, darauf kommt es auch nicht an, sondern es geht wirklich um diese Zuteilung der Kraft Gottes. Halleluja. Und vielleicht, wenn ein, zwei Leute sich als Ordner zur Verfügung stellen, die einfach schauen, dass die Reihen einigermaßen Reihen sind, so, dass niemand auf niemand fällt, falls die Kraft Gottes, wie gesagt, die Zuteilung der Kraft Gottes hängt nicht davon ab, ob du umfällst oder nicht umfällst, aber wir wollen jedenfalls Vorsorge treffen. Genau, ja genau, Martin, super, du ordnest es ein bisschen. Einmal ein bisschen mehr der Abstand zwischen den Reihen ein bisschen mehr Abstand. Ihr könnt hier vorne, die erste Reihe kann nur ein bisschen weiter nach vorne kommen. Halleluja. Halleluja. Okay, kannst du ein bisschen weiter noch darüber, wir können sie ein bisschen verteilen, genau. Halleluja. So. Preis den Herrn. Danke, Vater. Oh, danke, Vater, dass wir heute Abend deinem Angesicht begegnen dürfen, Herr. Und Vater, wer deinem Angesicht begegnet, Herr, begegnet dem Kraft- und Machtzentrum des ganzen Universums. Im alten Bund haben sie gebetet, Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns. Im neuen Bund können wir sagen, ja, Herr, du lässt dein Angesicht leuchten über uns. Weil Jesus den Weg freigemacht hat. Und weil wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und so verwandelt werden in dasselbe Bild. Halleluja. Und so danke ich dir, Vater, für jeden einzelnen Sohn der Herrlichkeit hier. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du jedem Einzelnen gerade jetzt persönlich begegnest. Von Angesicht zu Angesicht. In deiner Kraft und in deiner Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Von Angesicht zu Angesicht. Halleluja. Halleluja. Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Shakaramanda Sakanama Sandala. Wir können auch in die nächste Reihe. Halleluja. Fire! Oh, danke, Jesus. Halleluja. Fire! Power! Aktivieren. aktiviert in diesem Raum der Herrlichkeit. Aktiviert. Oh. Halleluja. Oh ja, durchdring es. Verherrlichung. Jeder Zelle, jeder Körperzelle, jeder seelischen Bereich, Verherrlichung. Ihr könnt weitergehen, einfach auf Leute, die auch weiterhin stehen, zugehen und ihnen einfach die Hände aufnehmen. Halleluja. Wenn die Kraft Gottes auf dich kommt und du liegst am Boden, dann musst du nicht gleich wieder aufstehen, sondern schau einfach auf ihn, was er tut. Lass ihn an dir wirken. Halleluja. Lass es tief gehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Danke, Jesus. Wow. Fire. Fire. Fire. Wow. Oh. Halleluja. Oh, Begegnung dem lebendigen Gott. Angesicht. Angesicht. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Begegnungen mit Engeln. Halleluja. In der Herrlichkeit Gottes ist alles drin. In der Herrlichkeit Gottes ist alles drin. In der Herrlichkeit Gottes ist Power. Halleluja. Oho. Ströme lebendig. Halleluja. Jede Zelle. Alles. Ho! Durchdrungen von der Herrlichkeit. Danke, Vater. Rakamama Sanda la la la la la la la la la la. Fire, fire, fire! Jesus. Halleluja. Ja, ja. Halleluja. Touch him. Touch him. Begegne ihr. Angesicht zu Angesicht. Angesicht zu Angesicht. Halleluja. Halleluja. Jesus. Fire. Power. Hope. Power. Halleluja. Der Strom Gottes. Oh, der Strom Gottes. Der Strom Gottes. Der Strom Gottes. Oh, der Strom Gottes. Mitten im feurigen Ofen. Mitten im feurigen Ofen, die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Wer war der vierte Mann im Ofen? Jesus. Oh. Oh. Oh. Jesus. Jesus. Halleluja. Jesus. Jesus. Jesus. Herr, begegne ihm. Begegne jedem Einzelnen. Halleluja. Halleluja. Ho, ho. He makes his angels with him. Jesus. Fire. Servants flames. Danke, Vater. Danke, Vater. Ho, ho. Woo-hoo. He makes his angels with him. Jesus. Ganz frische Begegnung mit dir. It's servants flames of fire. Ganz neue Begegnung mit ihm. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke. Danke, Vater. Halleluja. His servants flame. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Halleluja. Oh, yes. He makes his angels. Fresh fire. Oh, eine frische Dosis. Es füllt. Oh, durchspült. Umspült. Durchspült. Oh, Jesus. Fresh from your glory. Fresh from your glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. His servants flame of fire. He makes his angels wail. Glory. Oy. His servants flame of glory. Glory. Woo-hoo. So glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Release. Glory. Glory. Woo. Glory. Hallelujah. That's glory. Was will er? Geh mal mit deinem Kopf in ihren Bauch. Glory. Ja, Astrid hat jetzt einen gesalbten Kopf. Halleluja. Oi, oi. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ui. Ja. Halleluja. Halleluja. Glory. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Woohoo. Yeah, yeah, yeah. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, der Tobi braucht auch noch ein bisschen was von deiner Glory. Halt, hier ist er, hier ist er. Oh, heaven and earth will fade away. Wer hat noch nicht? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Glory! Glory! Glory! Glory! Glory! Glory! Glory! Glory! Woo! Hallelujah. Schicki wie. Schicki wie. Bei ihr steht Schicki wie auf dem T-Shirt. Schicki wie. Schicki wie. Schicki wie. Schicki wie. Schicki wie. Schicki wie. Oh, Schicki wie. Schicki wie. Schicki wie. Schicki wie auf dem T-Shirt. Schicki wie. Schicki wie. Schicki wie. Schicki wie. Hey. Schicki wie. Angels on a mission, coming to visit. Shikiri. Shikiri. Shikiri. Shikiri. Shikiri. Shikiri. Shikiri. Whoa. Whoa. Shikiri. Shikiri. Das habe ich auch noch nie gesehen. Schickibi auf dem T-Shirt. Schickibi. Schickibi, Schickibi, Schickibi. Schickibi, Schickibi, Schickibi. Schickibi. Schickibi. Ho! Oh. Schickibi! Pow! Pow! Wow! Wow! Wow! Fire! It's fire. Sagen schon wieder manche, was bringt es? Du musst reinspringen, um zu wissen, was es bringt. Das ist das Geheimnis. Als Beobachter wirst du nie erfahren, was es bringt. Du musst reinspringen. Schickimi! Schickimi! Mixes angels with Rakamando sararara. Servants flee. Schickimi! Jesus. Mixes angels with. Thank you, Lord. Thank you. Servants flee. Thank you. Danke, Jesus, für deine Söhne. Halleluja. Danke für die Söhne der Herrlichkeit. Danke für die Söhne der Herrlichkeit. Danke für deine Kraft. Danke für deine verwandelnde Kraft. Danke, dass wir nie mehr die gleichen sind, aufgrund deiner Kraft. Danke, dass deine Kraft uns in eine völlig andere Umlaufbahn hineinschießt. Eine Umlaufbahn, die diese Welt nicht kennt. Die Umlaufbahn der Fülle des Geistes. Die Umlaufbahn der Übernahme Gottes. Die Umlaufbahn des übernatürlichen Wirkens Gottes. Oh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Alles fällt ab, alles. Alles fällt ab. Alles. Alles. Danke, Jesus. He makes his angels wings. Freie uns. His servants flame the fire. Halleluja. Danke, Jesus. He makes his angels wings. Hallelujah. Oh, you're Hallelujah. Hallelujah.